1 Live Infos. Mit Tim Hesselmann um 19 Uhr. Pläne für Dieselfahrverbote in Innenstädten. Demo für mehr Respekt bei Rettungseinsätzen und das Wetter einfach nur kalt. Fahrverbote. Die Bundesregierung arbeitet offenbar an einer neuen Regelung für weniger Abgase in der Luft. Nach ARD-Informationen sollen Städte und Kommunen selbst entscheiden können, wann und wo sie Fahrverbote für Dieselautos verhängen. Für den grünen Politiker Gastel geht es in manchen Städten auch gar nicht mehr anders. Es wurde zu lange eben zu wenig gemacht und jetzt scheinen wir uns darin einig zu sein, dass in dieser Situation zumindest in einigen deutschen Städten Fahrverbote nicht mehr vermeidbar sind. Bisher hatte die Bundesregierung Fahrverbote immer abgelehnt. Stichattacke. In Dortmund ist eine 16-Jährige festgenommen worden. Sie soll gestern Abend eine 15-Jährige angegriffen und auf sie eingestochen haben. Das Mädchen starb im Krankenhaus an den Verletzungen. Aus Dortmund, Christoph Vogt. Viele Jugendliche in Dortmund-Hörde können noch immer nicht begreifen, was da gestern Abend passiert ist. Einige erzählen, dass sich die 16-jährige Tatverdächtige mit dem 15-jährigen Opfer gestritten habe. Kurz darauf sei die 16-jährige ausgerastet und habe mit einer kaputten Bierflasche zugestochen. Ein Tathergang, den die Staatsanwaltschaft so nicht bestätigt. Die Ermittler gehen eher von einem Messerstich aus, wollen der Version mit der Flasche aber weiter nachgehen. Helferprotest. In Frankfurt haben Rettungskräfte und Feuerwehrleute für mehr Respekt demonstriert. Unter dem Motto Hände weg, wir sind eure Retter, forderten sie, dass sie nicht bei ihrer Arbeit beschimpft, behindert oder angegriffen werden. In den letzten Monaten hatten Helfer immer wieder von solchen Vorfällen berichtet. Die Gewerkschaft Verdi fordert, bundesweit systematisch gegen Attacken bei Einsätzen vorzugehen. Fußball. In der Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach seinen Negativtrend gestoppt. Die Gladbacher gewannen 1:0 in Hannover. Siegtorschütze Christoph Kramer ist erleichtert, auch weil Borussia vorher 4-mal in Folge verloren hat. Also wenn man so wenig Erfolgserlebnisse hat, trotz allem, dass man eigentlich ganz gut spielt, alles für den Erfolg gibt und einfach nicht belohnt wird, dann ist das natürlich ein riesen Glücksmoment, wenn man dann mal dafür belohnt wird. Außerdem spielten Bayern gegen Hertha BSC 0:0, Hoffenheim-Freiburg 1:1 und Stuttgart-Frankfurt 1:0. Beim Nordderby zwischen Bremen und Hamburg wird seit einer guten halben Stunde gespielt und es steht 0:0. 1 Live. Sektorwetter. Der Himmel bleibt heute Abend fast überall klar, es ist aber ganz schön kalt. -3 bis +2 Grad sind drin. Morgen wird es wieder ziemlich sonnig, aber noch kälter. In Fellbad höchstens -1 Grad, in Soest bis zu 0, in Moers und Dorsten 1 Grad und Pulheim kommt auf 2. Am Montag wird es dann kalt ohne Ende, aber auch trocken. Stauschau. Es ist nichts los auf den Straßen. Eins live. Gold. Ich bin Freddy Schürek. Jetzt gibt's hier für euch Charlie Puth. Und so um 7:15 kann ich mir ganz gut vorstellen, wo Charlie Puth gerade steht. Wahrscheinlich in seinem Badezimmer, so zwischen ganz vielen feuchten Tüchern und Shampoo und Duschgels und so. Und kann sich mal wieder nicht entscheiden. Mensch, wie mache ich mich denn jetzt fertig für heute Abend? Im 1 Live Gold Party Check hat uns Charlie nämlich mal verraten, er hat im Badezimmer einfach zu viel Auswahl. Mein Badezimmer? Oh shit. Ja, ich habe alles Mögliche. Feuchtigkeitspflege und all den Kram, aber ist doch cool. But let's go. Hier ist er mit Attention. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is karma. Sure, I'm never getting over you.

Mach dir keine Gedanken über irgendeinen Pickel in deinem Gesicht, den jemand sehen könnte. In unserer Gesellschaft ist jeder Mensch so mit seinem eigenen Pickel beschäftigt und dass den jemand sehen könnte, dass sie deinen gar nicht wahrnehmen. Ah, so kann man es auch machen. Und ich glaube, ganz ehrlich, Leute, ich habe noch nie in dieser Show so viel über Pickel geredet wie jetzt gerade. Es reicht jetzt aber auch für 2018, oder? Jetzt haben wir das Thema hier bis zur Eiterlosigkeit ausgequetscht. Every night I live inside. Feel the party to my bones. Watch the wasters blow the speakers. Spill my guts beneath the outdoor light. It's just another graceless night. I hate the headlines and the weather. I'm 19 and I'm on fire. But when we're dancing, I'm alright. It's just another graceless night. Are you lost enough? Have another drink, get lost in us. This is how we get notorious. Cause I don't know if they keep telling me where to go. And die, meet somebody, take them home. Let's kiss and then take off our clothes. It's just another graceless night. Trying to find these perfect places. What the fuck are perfect places anyway? Ice life. Gold. This is C, y'all. Touchdown on Dick Diva. This is seeds. One note comes to life. It's a wonderful life. Here I go, out to sea again. The sunshine fills my head. And dreams hang in the air. Girls in the sky. You know it feels unfair.

been a lover, been a cheat. Oh, my sins need holy water. Feel it washing over me. Well, little one, sorry. I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, the truth in my lies now are falling like the rain. So let the river run. Eins live. Pretty little face on that pretty little frame, girl. But let me show you around, let me take you out, bet you we can have some fun, girl. Cause we can do it fast, fast, slow, whichever way you wanna run, girl. But let me buy you drinks, better yet rings, do it how you want it done, girl. And who would've thought that you could be the one? Cause I can't wait to fall in love with you. You can't wait. Fall in love with me. This just can't be summer love. You see, this just can't be summer love. Come on and let me show you around. Let me take it out. Bet you we can have some fun, girl. Cause we can dress it up, we can dress it down. Any way you want it done, girl. Or we can stay home, talking on the phone, rapping till we see the sun, girl. Do what I gotta do, just gotta show you that I'm the one, girl. Well, I'ma figure out each and every night, I know how to do it insane, girl. Cause I can make it hot, make it stop, make you wanna say my name, girl. Come on, baby, please, cause I'm on my knees, can't get you off my brain, girl. But who would've thought that you could be the one? Cause I can't wait to fall in love with you. You can't wait to fall in love with me. This just can't be summer love. You'll see, this just can't be summer love. Cause I can't wait to fall in love with you. You can't wait to fall in love. Just can't be summer love. You'll see, this just can't be summer love. Summer's over for both of us. Summer's over, but that doesn't mean we should give up on love. Don't give up. You're the one that I've been thinking of. You're the one. And I knew the day I met you, you'd be the one. I can't wait to fall in love with you. You can't wait to fall in love with me. This just can't be summer love. You'll see, this just can't be summer love. Cause I can't wait to fall in love with you. You can't wait to fall in love. This just can't be summer love. You'll see, this just can't be summer love. Wenn Papa sagt, du redest nur über Mama, nicht über mich, hast du die lieber als mich? Dann bekommt Papa, was er verdient. 1 Live präsentiert. Hallo Sektor, hier ist der Kristall. Kristall. Und jetzt ist Papa dran, Tour 2018. Ich war neulich bei ihm, hab ich ihn begrüßt. So, hallo Papa, was sagt der? WhatsApp. That's what you're coming for. Kristall. Mir tun wirklich die Lachmuskeln weh. Ich hatte teilweise Tränen in den Augen vor Lachen. Ich saß halt und dachte mir nur so, boah, gleich kipp ich vom Sitz. Alle Infos und Termine auf 1live.de. 1live. Stauschau. 7:30, es ist alles frei. Oh. 1live. Gold. Hallo alle, ich bin Freddy Schürheck. Weißt du noch, wann du zum ersten Mal einen Dinosaurier gesehen hast? Ja, ich glaube, das war in Lemgo auf der Übernachtungsparty von Petra, irgendwann Ende der 90er, wo wir heimlich Jurassic Park geguckt haben. Leute, im Juni kommt ja Jurassic World Teil 2 raus und seit dieser Woche ist offiziell auch 2021, heißt es nochmal. Es kommt etwas. Das ist ein T-Rex, das ist ein T-Rex. Hör auf, das ist kein T-Rex. Es wird bestimmt ein T-Rex sein. Auch 2021 wird es einen neuen Jurassic-Film geben, dann nämlich Jurassic World Teil 3. Und wie immer bei diesem Film wird es wahrscheinlich so sein, dass die einen im Kino sitzen und mitfiebern. Wie ich damals in meinem Schlafsack und sich denken, geiler Film. Und die anderen werden sich hilflos fragen. Sie müssen uns hier rausholen. Bitte. Live. Gold. I couldn't tell you a thing about that night. Between the drinks and the blinding lights. But even if just for a moment or two, I danced with you, I danced with you, I danced with you. Stumbling into an empty street, almost escaping my memory. But in the morning when I came to, I thought of you, I thought of you, I thought of you. Every step I take, everywhere I go, I see your face, unforgettable. Every heart you break, you'll never know. I see your face, unforgettable. Yours is the one that I like the most. Yours is the one that I hold so close. Give up the ghost, give up the ghost, give up the ghost. It was just one night, it was just one night. Now I can't get you off of my mind. It was just one time, it was just one time. Even if you will never be mine. Step I take, everywhere I go, I see your face, unforgettable. Every heart you break, you'll never know. I see your face, unforgettable. Robin Schulz, Unforgettable in 1 Live. Gleich gibt's für euch Crow mit Whatever. Und Crow, der ist ja Künstler. Und zwar nicht nur Künstler im Sinne von, ich poste ein Schwarz-Weiß-Selfie und alle denken, ich bin voll intellektuell und so. Nein, Crow, der malt ja auch richtig. Der hat auch schon mal eine Ausstellung in Berlin. Und diese Woche, da hat er wieder gemalt, da hat er eine Wiese gemalt. Mit einer Villa und einer Kutsche. Und das Ganze auf eine 2x1 Meter große Leinwand. Und das hat natürlich auch lange gedauert. Die ganze Nacht war er am Werkeln. Und Crow dachte sich scheinbar, Mensch, das dauert hier ja wirklich irgendwie eine gefühlte Unendlichkeit. Deswegen hat er sich gedacht, na gut, wenn ich schon die ganze Nacht male, dann kann ich ja wenigstens dabei posten, oder? Und das hat er auch fleißig gemacht und ich habe es selbstverständlich für euch verfolgt. Ich habe Crows Postings und Crows Nacht mal mit meinen künstlerischen Fähigkeiten in einer Collage zusammengeklebt und getackert, würde ich mal sagen. So, glaube ich, klingt eine Nacht voll Malerei bei Crow. Bitte. Oh, wir kommen zum allerersten Strich. Was haben wir denn da? Richtig, eine Wiese. Bitte.

George Ezra um 7:15, Sektor. Ich hoffe, ihr habt schon die 500-Euro-Scheine gebügelt. Ihr müsst ja genug Trinkgeld in der Tasche haben für heute Abend. 1 Live Gold. Okay, jetzt frage ich mich gerade, gibt es überhaupt 500-Euro-Scheine? Ich habe zumindest noch nie einen gesehen. Leute, Jay-Z, der hat uns diese Woche mal wieder gezeigt, wie man so richtig übertrieben spendabel ist. Diese Woche hatte er einem Kumpel eine fette Geburtstagsparty gesponsert. Adrian Pflug aus dem 1Live-Pop-Team und ich haben mal die Rechnung für euch studiert für diesen Partyabend. Lass uns nochmal nachrechnen, was steht alles drauf? $13.000 für Essen und rund $90.000 für Getränke stehen da drauf. In einem Restaurant ging der Abend ja los, dann waren sie in der Bar und am Ende sind sie im Club gelandet. Da hat Jay-Z das meiste Geld gelassen für 40 Flaschen Champagner. Prost. Pro Stück $2.000 und zwar das Beste von seiner eigenen Marke. Ja, also seien wir ehrlich, das Geld floss zurück in seine eigene Tasche so ein bisschen, außer natürlich das Trinkgeld. Und das war auch ordentlich. $11.000 Trinkgeld hat der Typ gegeben. Beweis gibt's im Pop-Blog auf 1live.de, da haben wir euch nochmal die Quittung gepostet. Ja, aber $11.000 hin oder her, das sind für Jay-Z-Verhältnisse eher Peanuts, muss ich sagen. Seinen persönlichen Rekord hatte er wohl 2011 zur Album-Release-Party in Miami damals. $50.000 Trinkgeld im Club. Gott. Da war die Champagnerrechnung allerdings auch wesentlich höher. Für $250.000 haben sie da getrunken. Selbe Marke wie jetzt auch. Damals hat sie ihm aber noch nicht gehört. Also ich würde mal sagen, Jay-Z ist offiziell unser King of Trinkgeld hier in 1Live Gold. Du hast aber ja auch mal ein bisschen bei den anderen Promis geguckt. Wer ist da spendabel? Wie hoch sind die anderen so in Sachen Trinkgeld? Brad Pitt und Angelina Jolie, als sie noch zusammen waren, waren eine ganz gute Trinkgeldquelle. Zum Beispiel in Berlin waren sie mit der kompletten Family essen. 560 Euro Trinkgeld. Bruce Willis war in Berlin auch schon mal spendabel. 800 Euro Trinkgeld nach einem Essen mit seiner Frau und so ein paar Business Buddies. Adrian, wenn ich hier deine Zahlen gerade so höre, frage ich mich ganz ernsthaft Folgendes. Warum zur Hölle sitzen wir hier im Studio und sind keine Kellner in Berlin? Du, wir müssen noch nicht mal nach Berlin. Das kann ja auch im Sektor passieren. Justin Timberlake, der war vorletztes Jahr mit einer Handvoll Leuten in Köln unterwegs, ist in einem VIP-Club auf den Ringen gelandet und war offensichtlich ziemlich zufrieden. Über 3000 Euro Trinkgeld soll er da gelassen haben, laut Veranstalter. Aber, liebe Freddy, das Beste ist ja eigentlich nicht das Trinkgeld, sondern ein fettes Lob, das über 1 Million Leute im Radio mitbekommen. Okay. So wie Macklemore das gemacht hat, weißt du noch, bei der 1Live Krone. Ja. Ja, das war wirklich sehr, sehr nice. Da hat der Macklemore ja ordentlich den Sektor abgefeiert und vor allen Dingen eben diesen Italiener, wo er essen war, ne? Ja, tatsächlich, es war ein Italiener und der Kellner, der war wohl so cool, dass Macklemore ihn danach halt im Radio total gelobt hat. I love this guy. Ich habe diesen Typen geliebt, so einer, den du sofort als Freund haben willst. Das Essen war gut, der Service noch besser. Hoffentlich bleiben wir für immer Freunde. We'll be forever. Gold in 1 Live. Now you're out in Cabo, hanging with your brother, wishing that I was your bridal, so I could be close to your lips again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, 'cause you know that they'd be offended. Did you not wanna tell them it's the end? And I know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I get scared when we're not, 'cause I'm scared you're with somebody else. So I guess that it's gone, and I just keep lying to myself. Oh, I can't believe it. Oh, I miss you, yeah, I miss you. I miss you, yeah, I miss you. Oh, I do. Got them saved in my mind from the bedroom, so that way I can't forget your skin. So I saved all the texts, all of the Cause I'm scared you're with somebody else. So I guess that it's gone. And I just keep finding myself. Oh, I can't believe it. Oh, I miss you. Just to remind myself of how good it is. Yeah, I saved all the texts, all from my ex, minus the tears. Just to remind myself of how good it is. Oh, it was, cause I miss you. How long I've been on ya? I need you right now. I need you right now. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a f what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real anymore? Bow in the presence of greatness. Cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness. That I would even show up to this place. So go ahead, go nuts, go ace. Especially in my pastel on my page. Act like you can't tell who made this. New gospel, homie, take six. And take this, haters. That don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up now. Can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. I need you right now. I need you right now. I don't know if you got a man or not. If you made plans or not. God put me in your plans or not. I'm tripping, this drink got me saying a lot. But I know that God put you in front of me. So how the hell could you front on me? It's a thousand yous, it's only one of me. I'm tripping, I'm caught up in the moment, right? Cause it's Louis Vuitton dine night. So we gon' do everything the kind like. Heard they do anything for a Klondike. Well, I'll do anything for a blind eye. And she'll do anything for the limelight. And we'll do anything when the time's right. Baby, you're making it faster, stronger. Oh, Don't act like I told ya. Baby, you're making it harder, better, faster, stronger. That don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up now. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't. can't get much stronger. Man, I've been waiting all night, man. That's how long I've been on ya. Kanye West mit Stronger. Mein Name ist Freddy Schirk, ich bin so gut wie raus. Der JC Zeller macht euch dafür gleich mit Knopfdruck hier den Sommer an in 1 Live. Was hast du genau vor? Naja, weißt du, es ist ja jedes Jahr so, also früher als Miami und Ibiza ist halt nur Witten. Das machen wir jedes Jahr so, deswegen ist heute Abend wieder soweit. Offizielles Sommeropening, das Warm-up-Programm im wahrsten Sinne des Wortes für die erste Sommerparty des Jahres heute Mega. Im Sand in Witten. Und hier kann man gleich noch ein paar Tickets gewinnen. Sehr gut. Das alles bei Jan Christian Zeller. Ich habe für euch noch Jonas Blue. Wir hören uns morgen wieder ab 9. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for forever. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Mit Tim Esselmann um 20 Uhr.